Band ist nicht zu bestreiten. Paul Baskerville sprach mit Kelly Jones von den Stereophonics über ihre Ambitionen und ihre großen Vorbilder. Standing at the bus stop with my shopping in my hands when I'm overhearing elder ladies as the rumors start to fly. Hear them in the schoolyard, in the scrapyard, in the chip shop, in the phone box, in the pool hall, at the shoe stall, every corner turned around. Starting with a schoolgirl who was running home to her mom and dad. Told them she was playing in the change room of the local football town. I said, tell us again. She told him again. Tell us the truth, he found it hard to believe, cause he thought I was Steve, he can train me, thought Uncle John was a father of three. Only takes one tree to make a thousand matches, only takes one match to burn a thousand. Of a swimming pool with a matchstick man and Ned. At the scouts hall, at the football, where the wise men trust to pay. They all honor his name, did a lot for the game. Got his name knocked up above the sports ground gates, and they're ripping them down, stamping the ground. Picture gathers dust in the bar, and the lounge takes one tree to make a thousand matches, only takes one match to burn a thousand trees. Sports ground gates, now they're ripping them down, stepping the ground, picture gathers dust in the bar, no longer takes one tree to make a thousand matches, only takes one match to burn a thousand trees, thousand trees, thousand trees. A Thousand Trees von Stereophonics von ihrem Debütalbum Word Gets Around. In Großbritannien ist Stereophonics eine der populärsten Bands überhaupt. Stereophonics, Manic Street Preachers, Catatonia sind alles riesige walisische Namen. In Wales sind Stereophonics sogar Nationalhelden. Von manchen Leuten werden sie natürlich nicht gemocht. Die übliche Kritik ist, dass die Musik zu konservativ und zu wenig originell sei und dass die Songs hymnenartige Elemente haben, die genauso billig sind wie Oasis. Die Befürworter von Stereophonics sagen, dass sie brillante, frische Rock-Songwriter sind, die populär sind, ohne kommerziell ausgerichtete Zugeständnisse gemacht zu haben. Ich sprach mit Kelly Jones, dem Kopf der Band, über Gott und die Welt. I think I've always been writing stuff from from a people point of view and myself point of view and looking at other types of people and what they're talking about and things like that from a, like a folk way, I suppose. Because my brothers. Ich habe schon immer Songs nach der folkloristischen Tradition geschrieben. Meine Songs sind oft Geschichten über Menschen, die auf mich einen Einfluss gehabt haben. Meine älteren Brüder hörten immer Folk, Dylan, Neil Young, Crosby, Stills, Nash & Young und so weiter. Mein Vater war wiederum Fan von Soul-Künstlern wie Otis Redding und Aretha Franklin. Ich hörte also verschiedene Sachen zu Hause. Als ich anfing, selbst Musik zu schreiben, wollte ich, dass die Songs denselben Dampf haben wie bei der alten Soul-Musik. Gleichzeitig wollte ich, dass die Lieder Stories erzählen. Inzwischen sind meine Songs persönlicher und mehr nach innen gekehrt. Diese inhaltliche Veränderung hat nichts damit zu tun, dass die Band erfolgreich geworden ist. Wir haben Fernsehshows mit anderen Stars gemacht und die Bilder vermitteln vielleicht den Eindruck, dass wir gerne Popstars sind. Aber wir haben nicht deshalb angefangen, Musik zu machen. Unsere Motivation war immer nur, Songs zu schreiben. Ich mag es gerne, meinen Zeh ins Wasser einzutauchen, aber ich könnte nicht das Popstar-Leben führen. Ich würde verrückt werden. And having a laugh, and but then I couldn't leave it. You know, that drove me fucking crazy. Otis Redding, That's How Strong My Love Is. Kelly Jones von Stereophonics taucht seinen Zeh noch ins Wasser. Aber wenn man die britische Musikpresse liest, könnte man glauben, dass er den Rock'n'Roll-Lebensstil auslebt. Seine kumpelhafte Beziehung zu anderen Stars hat eher mit Arbeiterklasse-Wurzeln zu tun. They're not fake people, they're normal people, but it's a weird fucking... Popstars sind keine Pseudomenschen, sie sind echt, aber die Umgebung ist unecht. Die meisten Musiker kommen aus dem Arbeiterklasse-Umfeld. Manche betrachten Popmusik als eine Wirklichkeitsflucht. Sie sind nicht wirklich talentiert, aber sind als Popstars überzeugend. Andere, so wie wir, konzentrieren sich mehr auf ihr Handwerk und wollen auf der Ebene die Besten sein. Ich ziehe die künstlerische Herangehensweise vor. Preferably for me, I prefer just doing the art side of it, to be honest. Chocolate treat. so long when she lost her pocket purse. Kept the last picture of the man she committed first. Crack windscreen rain, French metal play, junk take away, top street parade. Who's to know? Not Up to You von Stereophonics von ihrem Debütalbum Word Gets Around 1997. Eine besondere Qualität des Debütalbums Word Gets Around waren die intimen Geschichten des Alltags in einem Dorf in Wales. Kelly hat schon angedeutet, dass er anders schreibt als früher. Wenn man berühmt ist, ist es dann nicht schwierig, die Welt als normaler Mensch zu beobachten, weil man nicht mehr so viele normale Alltagserlebnisse hat. This record is much more a record about how probably I've changed over the last 18 months. And you can only ever write about what you're experiencing at that point in your life anyway. And the first album was what I was experiencing. Diese Platte handelt in erster Linie von mir, und zwar davon, wie ich mich in den letzten 18 Monaten verändert habe. Ja, man kann nur von seinen Erlebnissen berichten. Das Debütalbum war wie ein Dokument über die Menschen, die ich in meiner Kindheit kannte. Das zweite Album war wie naive Postkarten von verschiedenen Orten, die ich zum ersten Mal gesehen hatte. Diese neue Platte ist autobiografisch im engen Sinne. Die alten Songs waren oft in der dritten Person geschrieben, jetzt nicht mehr. Ich kann nicht mehr in einem Bus sitzen, ein Gespräch mit einem anderen Fahrgast führen und ein Lied darüber schreiben. In Großbritannien sind wir dafür zu bekannt. Leute würden sich nur wegen meiner Bekanntheit neben mich setzen. Intime Anekdoten über andere Menschen habe ich sowieso schon auf der ersten Platte abgehandelt. Es ist genauso legitim, über mich zu schreiben. Man kann immer noch versuchen, originell zu sein. Dieses Künstlerleben, das wir führen, ist schon merkwürdig. Wir sind manchmal von unserem Leben etwas verwirrt. Das kann genauso faszinierend sein, als das Leben anderer zu schildern. What I notice from a lot of the lyrics, they're asking a lot of questions because I'm growing up in a thing that none of us really understand. And I think that's as intriguing as writing about other people, because it's a weird job, it's a weird life. Things I want, there's things I think I want, there's things I've had, there's things I wanna have. Do I want the dreams, the ones we're forced to see? Shopping every day, yeah. Taking back the next break. You see them. Just Looking von Stereophonics von ihrem zweiten Album von 1999, Performance and Cocktails. Das Album war ein ganzes Jahr in den britischen Charts. Zum neuen dritten Album kommen wir noch. Es ist angenehm, dass Kelly keine klischeehaften Vorbilder hat. Kelly findet es auch angenehm, dass er keine klischeehaften Vorbilder hat. You know, all the things I was brought up on, were I think people like Otis Redding and all the people who used to make all those type of records are the most underrated musicians in the world. Otis Redding is a songwriter. Die Bedeutung eines Künstlers wie Otis Redding, der mich so prägte, wird total unterschätzt. Wenn man die Umfragen in den Musikzeitungen liest, zählen immer Typen wie Bowie zu den wichtigsten, einflussreichsten Stars. Ich respektiere Bowie zwar, aber Künstler wie Otis Redding, Sam Cooke oder Aretha Franklin werden bei solchen Bewertungen nicht mal erwähnt. Es ist lächerlich. Nur weil einer wie Bowie Schminke und Plateauschuhe trug, macht ihn nicht wichtiger. The Velvet Underground gilt auch als so wichtig, weil sie cool waren. Aber Otis Redding beeinflusste auch viele Menschen. Leute lachten über uns, als wir erzählten, wen wir mochten, Neil Young, Bob Dylan oder Otis Redding. Oder Creedence Clearwater Revival. John Fogerty von der Band wird auch als Songschreiber unterschätzt. Jeder Song, den er schrieb, eignete sich als Single. You know, whether it was Neil Young or Bob Dylan or Otis Redding. Creedence Clearwater Revival. John Fogerty is another underrated songwriter. You know, every fucking song that guy wrote was a single. When it's Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? So nun zum neuen Album von Stereophonics, Just Enough Education to Perform. Gerade genug Bildung, um auftreten zu können. Und dieser Albumtitel ist eine ironische Anspielung auf ihre Arbeiterklasse-Wurzeln. Die Single-Auskopplung Mr. Writer ist ein Angriff auf gemeine Musikjournalisten. Ich meinte zu Kelly, dass er es nicht nötig hat, sich so aufzuregen. In seiner Welt sind solche Themen wie das Niveau des Musikjournalismus wirklich so wichtig. Kelly ging in die Defensive. The line, Mr. Writer, why don't you tell it like it is, was like written maybe a year and a half ago. And this song was kicking around on a dictaphone and I didn't have any other lyrics for it. When I went into the studio, it just became a comment about... Die Zeile, Mr. Writer, why don't you tell it how it is, entstand vor eineinhalb Jahren. Die Melodie braucht einen Text und ich hatte keinen anderen zur Auswahl in dem Moment. Der Song erzählt von unangenehmen Journalisten, die wir getroffen haben. Das Lied ist eher sarkastisch als rachsüchtig. Es ist eher lustig gedacht. Wir haben Journalisten erlebt, die versuchten, sich mit uns zu schmücken. Wir haben sie teilweise nach Hause gebracht oder sie einfliegen lassen, um Interviews zu machen. Und dann redeten sie hinter unserem Rücken schlecht über uns. Konzerte sind von Journalisten schon mal rezensiert worden, die wir nicht mal gespielt haben. Yeah. Mr. Writer von Stereophonics von dem neuen Album Just Enough Education to Perform. Kelly Jones von der Band behauptet ganz bescheiden, dass er ganz normale, unaffektierte Songs schreibt, die keine verschlüsselten Botschaften beinhalten. Er mag anmaßende Künstler nicht. To be honest, most of the songs on this record, I've been just trying to get stuff out of my head onto a piece of paper to make me feel better. Die meisten Songs auf diesem Album entstanden einfach dadurch, dass ich meinen Gefühlen Luft machen wollte, damit ich mich besser fühlen würde. Die Leute sind schon dabei, die Texte zu analysieren. Teilweise interpretieren sie viel mehr rein, als eigentlich von mir gemeint war. Sicher, wir haben Tiefgang im Vergleich zu Marilyn Manson und Slipknot, die die Leute offensichtlich hochnehmen wollen. Man muss ein Vollidiot sein, um den Betrug nicht zu merken. Wir haben Slipknot bei Festivals erlebt, wie sie backstage ohne ihre Masken sitzen. Es sind kümmerliche Typen mit Rucksäcken und Laptops. Sie setzen ihre Masken auf und sind dann angeblich Dämonen. Die Konsumenten lassen sich leicht manipulieren. Nur Rockstars mit Allüren machen das. Ein echter Songschreiber schreibt liebe Songs, so wie ich eben. If you're a writer, then you just write. I'd rather be a writer first than a rockstar. Yeah, I love doing the rockstar bit, but I'm not a fucking rockstar. I'm sure of, but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him our lot. We take a holiday, is this what you want? Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Lie around all day, have a drink of cheese. Yourself and tourists, yeah, that's what I hate. He said we're going wrong, we've all become the same. We dress the same ways, only our accents change. So have a nice we'll be right back. processed fish. It's all money gum, no artist anymore. You're only in it now to make a mama and more. So have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day von dem neuen Album Just Enough Education to Perform. Wenn Kelly Jones das Rockstar-Syndrom eher ablehnt, ist es vielleicht verwunderlich, dass er mit Oasis und mit Tom Jones so eng befreundet ist. Well, you know, we've got to know all of them quite well, really, in certain circles over the last six months. And wir kennen alle Oasis ziemlich gut inzwischen. Noel benimmt sich ganz anders als Liam. Noel war 8 Jahre lang ein Roadie. Er versteht die Arbeitsethik. Liam war 21, als er bei Oasis anfing. Er wurde der größte Rockstar der Welt und drehte irgendwann durch. Ich redete mit Tom Jones über das Thema. Ich meinte, dass Tom so bodenständig geblieben ist. Er sagt, das Berühmtsein lediglich das Grundwesen eines Menschen weiter sensibilisiert. Wenn man ein Vollidiot ist, wird man ein größerer Vollidiot werden. Wenn man Geld liebt, wird man noch mehr und mehr haben wollen. Liam war sowieso früher völlig verrückt. Er wurde durch die Musikwelt einfach noch verrückter. Ich finde, dass Großbritannien solche Menschen braucht. Ich hoffe nur, dass Liam glücklich ist. Solche Typen haben oft versteckte Probleme. Was fucking crazy anyway, but then being thrown into that world, the guy's gonna go fucking even more crazy. Yeah. And that's what I think Britain needs that anyway. I think it needs people like that. I just hope the guy is happy. Because people like that usually are fucking hiding something.